Hallo, Sven. Na, was ist los? Warum meldest du dich nicht? Hast du den Job? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wieso? Der Personalchef hat nur gesagt, sie hören dann von uns. Oh je, das klingt nicht so gut. Schade. Aber warte mal ab. Schreib eine kurze E-Mail und sag Danke für das Gespräch. Soll ich das wirklich? Ja, wirklich. Dann freuen die sich und vergessen dich nicht so schnell. Und wenn du den Job nicht bekommst, gibt es ja noch andere. Genau, zum Beispiel Nachtportier im Hotel. Also, tschüss dann.